Luzifer von Mein blaues Buch von Hermann Löns. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Luzifer. Am Tage des jüngsten Gerichtes war es, am letzten Tage des letzten Jahres, mit weithin hörbarem Donnerknall zersprang der morsche Erdenball. Alle, die dort vorhanden waren, sind sofort gen Himmel gefahren. Sie scharrten sich um Gottes Thron, Strafe erharrend oder Lohn. Die Frommen, die ganz vorne standen, zu ihrer Entrüstung plötzlich fanden, dass auch Satan bei ihnen sei, das war ihnen gar nicht einerlei, ließen darum bei dem Herren fragen, was er eigentlich täte sagen, zu dieser Frechheit Sondermaß, die sich herausnehme Satanas. Der Herr sprach ohne viel Federlesen, auf mein Geheiß ist der Satan gewesen. Hätte die Sünde gehabt nicht Platz, wo wäre geblieben der Gegensatz? Wäre kein Satan zur Erde gekommen, gäb's keine Schächer, gäb's keine Frommen. Ihr Erzengel öffnet eure Reihen, fortan soll er wieder Luzifer sein. Ende von Luzifer. Ende von Mein blaues Buch von Hermann Löns.